Von den insgesamt 94 Originalbüchern mit über 9000 Kundgaben sind folgende Bücher verloren gegangen. Buch Nummer 1, 2, 3, 4, 7, 11, 21, 22, 26, 29, 38, 39, 40. Durch die Zusammenarbeit vieler hilfswilliger Freunde wurde die Herausgabe dieses Buches möglich. Möge dieses Buch vielen Menschen zum Segen werden.